Jacke, wartet Stiefel und die Hose hochgekrüppelt. Wenn ich auf der Straße laufe, mich gleich zum Verbrecher stimmen. Weil ich kurz Haare hab, keiner bin, der Gesellschaft bin. Weil wir noch an Deutschland glauben, weil wir deutsches Kind sind. Wir sind Skinheads und stolz darauf. Wir sind die Macht und hält keiner auf. Wir sind Skinheads und stolz darauf. Wir sind die Macht und hält keiner auf. Ja, wir sind Skinheads und stolz darauf. Wir sind die Macht und hält keiner auf. Wir sind Skinheads und stolz darauf. Wir sind die Macht und hält keiner auf. Tausend kleine Fanger schlagen, tausend dumme Türken jagen. Das ist das, was Menge fällt, das ist das, was unser Held. Stiefel gegen Messer knallt, Stiefel gegen Leiter knallt. Blut ist auf der Straße, spritzt Bilder, die man nie vergisst. Wir sind Skinheads und stolz darauf. Wir sind die Macht und zählt keiner auf. Wir sind Skinheads und stolz darauf. Wir sind die Macht und zählt keiner auf. Wir sind Skinheads und stolz darauf. Wir sind die Macht und zählt keiner auf. Wir sind Skinheads und stolz darauf. Wir sind die Macht und zählt keiner auf. Bomberjacke, Wagen, Stiefel und die Hose hochgekrempelt. Wenn ich auf der Straße laufe, mich gleich zum Verbrecher stimmt. Weil ich kurze Haare hab, kein Ab in der Gesellschaft bin. Weil wir noch an Deutschland glauben, weil wir deutsches Genetz sind. Ja, wir sind Skinheads und stolz darauf. Wir sind die Macht und zählt keiner auf. Wir sind Skinheads und stolz darauf. Wir sind die Macht und zählt keiner auf. Wir sind Skinheads und stolz darauf. Wir sind die Macht und zählt keiner auf. Wir sind Skinheads und stolz darauf. Wir sind die Macht und zählt keiner auf.